Ja, hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht und diesmal Besonderheit, Gast der Sendung Henning aus Marburg. Er ist Betreiber von Hennings wunderbarer Webwelt und angehender Politologe mit Schwerpunkt Naher und Mittlerer Osten. Da verknote ich mir schon die Zunge und ihr habt ihn schon gehört. Der hat nämlich in die Intro-Musik gehustet. Hallo Henning. Hallo, hallo. Hallo liebe Hörer. Freut mich jetzt hier zu sein. Grüße aus Marburg. Jawohl. Und wir haben auch delikate Themen deswegen. Denn sein Steckenpferd ist ja hier auch die Themen Netzsperren, ja, und Vorratsdatenspeicherung. Und da werden wir sicherlich noch angeregte Unterhaltung führen. Aber wo ich mich auch noch aufgeregt habe diese Woche, ganz arg sogar, das war die Apple-Patentklage gegen HTC. Und ja, was soll man dazu sagen? Let it be war, ja, es ist Krieg, ganz klar, denn Apple hat es offenbar jetzt mittlerweile verstanden. Immer mehr iPhone-Benutzer wandern ab zu Android und nicht zuletzt wegen der haarsträubenden Zensur, wenn man das so nennen will, im App Store. Bei dem immer wieder Applikationen vom Markt verschwinden. Jetzt scheint Apple auch tatsächlich Angst zu bekommen und überzieht HTC, der ja der Haupthersteller momentan ist für Android-Handys, mit einer Patentklage. Und 20 Patente sollen verletzt worden sein und HTC bleibt betont locker. Und Google stellt sich demonstrativ auf die Seite seiner Partner und sagt also hier, wir stärken den Partnern den Rücken. Und ja, das heißt ja eigentlich nichts anderes als Apple gegen Google, gegen HTC oder eigentlich Apple gegen den Rest der Welt. Weil gegen Apple laufen ja auch schon Patentklagen, zum Beispiel von Nokia und Kodak, wenn ich das richtig weiß. Weißt du das zufällig? Mit dem, ob das Kodak war? Bin ich jetzt nicht so der Experte drin, aber jedenfalls streitet sich Apple seit Jahren immer wieder mit anderen Firmen. Zu dem Zensur und im App Store würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man das wirklich Zensur nennen kann. Ja, deswegen habe ich es auch so fraglich gesagt. Ja. Ich glaube, es hängt eher mit dem amerikanischen Verständnis für Jugendschutz und die, sag ich mal, puritanische Brüderie der USA zusammen. Und also ist da eben Ausdruck einer bestimmten Interpretation von Jugendschutz und Jugendschutzgesetzen und irgendwie weniger politische Zensur. Es ging ja, glaube ich, auch meistens um Sex-Apps insofern. Nee, das ist eine ganz... Also die letzten 5000 Apps, die jetzt auf einen Schlag gekillt wurde, die waren wegen den etwas freizügigeren Abbildungen, ja, wobei Apple das auch sieht, wenn man zum Beispiel ein Bikini anhat, das ist unmöglich, ja, im App Store. Und auch enge Schlittschuhläufer, Eislauf Bekleidung, ja, diese engen Anzüge, auch das ist ja nicht möglich. So ja, wieder. Sex ist böse, Gewalt ist okay, das von jeher das amerikanische Credo. Genau, allerdings komischerweise nur, wenn es nicht von großen Firmen kommt. Also Playboy darf nach wie vor seinen Titten zeigen, ja, aber Eiskunstlaufanzüge von kleineren Anbietern, das ist natürlich nicht möglich. Ne? Das ja, okay, da hat dann der Playboy die größere Marktmacht. Ja, genau, das wird bestimmt auch sich finanziell gut auszahlen dann, ja. Aber nein, es geht ja auch um andere Apps, die zum Beispiel eben Sachen memen, die eben von Apple praktisch schon angeboten werden. Ja? Das darf nicht nochmal repliziert werden von einem anderen Anbieter. Oder beispielsweise Applikationen, die selbst Programme laufen lassen können, wie zum Beispiel jegliche Art von Programmiersprachen oder Emulatoren, sind nicht gestattet. Das hat man ja beim C64-Emulator, glaube ich, zum Beispiel gesehen. Genau. Und eine App wurde ja sogar unter, oder ein Anbieter wurde ja sogar unter Druck gesetzt, weil er Android in einer Beschreibung einer App erwähnt hat. Ja? Und schon hieß es ja, entweder kommt die Beschreibung weg oder die App. Ja. Ja, also es ist schon ziemlich diktatorisch, was Apple da macht. Ja, Zensur, klar, wenn man die Definition ganz genau nimmt, ist es natürlich keine Zensur, weil es ist ja, Zensur kann ja nur eigentlich was Politisches sein. Ja, ja, es ist ja, alles, ja. Nur ein Staat kann im Prinzip zensieren, aber richtig. Es hat sich halt mal leider oder nicht, kann man so oder so sehen, eingebürgert jetzt zu sagen, wenn jetzt auch wenn jetzt private Betreiber einer Plattform beispielsweise Kommentare löschen, diese werden zensiert, ist zwar, wie gesagt, sprachlich nicht ganz korrekt, aber... In dem Empfinden der User ist das jedenfalls so. Genau. Interessant an der Sache finde ich ja, dass sich Apple so ein bisschen zu den neuen, ich sag mal, in dicken Anführungszeichen IT-Nazis zu wandeln scheint. Eine Rolle, die er eigentlich lange Zeit Microsoft inne hatte. Ja. Und die sich jetzt aber eigentlich berappelt haben, die ja eigentlich mit Windows 7, das ich selber auch benutze, ein sehr stabiles, sehr gutes neues Betriebssystem auf die Beine gebracht haben, die sich neuerdings sehr bemühen, sozusagen besser mit ihren Usern zu kommunizieren und trotzdem in der Vergangenheit dann im Zweifel immer Microsoft eins aufs Maul bekommen hat, obwohl Apple eigentlich mehr Mist baut. Mal gucken, wann sich die Stimmung gegen Apple dreht. Also eigentlich müsste sie sich mal drehen. Ja, boah, das ist eine Sache. Das mit dem Ausdruck übrigens, habe ich auch schon im Internet öfters gehört, Control-Nazis. Ja. Das ist eine amerikanische Eigenart übrigens. Die fügen halt da dieses Nazis an, die Sachen an, um eben etwas zu verdeutlichen. Ja, natürlich. Ist jetzt nicht so direkt... ich habe das schon mal in der Sendung so knallhart, so krass gesagt, ne, habe aber dann auch klargestellt, dass es natürlich nicht irgendwie jetzt wirklich damit Nationalsozialismus oder sonst was gemeint ist, sondern wirklich nur diese typisch amerikanische Ausdruck, eben was krass darzustellen, ja, so von wegen Control-Nazis, ja, Apple sind Control-Nazis, ja, auf jeden Fall, öfters, ne? Und das heißt eben, die wollen die totale Kontrolle haben über ihre komplette Plattform, ja, und ich habe auch gesagt, ist es eigentlich okay, wenn die Entwickler das akzeptieren, bitte, ja. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, warum man für so eine Plattform entwickeln sollte, wenn man nicht weiß, ob seine App morgen noch verkauft werden darf oder nicht. Ja. Aber das müssen natürlich die Entwickler selbst entscheiden. Aber das ist vielleicht auch ein ausschlaggebender Grund jetzt gegen dieses Vorgehen, mit dem Vorgehen gegen HTC, weil eben Apple da auch einige Entwickler verliert, ja, die dann eben sagen, okay, wir können da nichts machen, ohne dass wir ein großes Risiko eingehen. Ja, wir wissen halt, ob unsere App bald noch zu verkaufen ist oder nicht bei Apple. Ja. Und dann machen wir mal entweder ein gleiches Produkt auf Android oder wechseln gleich ganz zu Android. Und das scheint jetzt langsam auf dem Apple-Radar angekommen zu sein. Und eigentlich ist es ja schon fast ein Lob an Android, dass jetzt Apple gegen HTC vorgeht. Ne? Ja, ein bisschen. So, das heißt jetzt ja, wir haben euch als Gefahr erkannt. Ja, jetzt machen wir euch platt. Ja, nehmen wir euch ernst. Ja, genau. Wobei man sich natürlich mit Google einen Gegner ausgesucht hat, den man nicht so einfach platt machen kann. Also, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was Kampf der Giganten. Ich weiß nicht, was Apple wirklich damit bezweckt hat. PR-mäßig ist das eine Katastrophe. Ja? Die wollten vielleicht Business-Kunden verunsichern, dass die hingehen und sagen, na, Android, ich weiß nicht, das ist doch das abgekupferte Ding. Nee, das können wir für unsere Firma nicht nehmen. Ja, man weiß, was da noch kommt. Ja. Ja. Aber was halt tatsächlich passiert ist, das sieht man im Internet, da geht's rund ohne Ende jetzt. Selbst treue Apple-User finden das wirklich ganz, ganz schlimm und überlegen jetzt dem iPhone den Rücken zu kehren, weil die eben so ein Vorgehen nicht gutheißen wollen. Ja. Naja, schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Ja, da würden Marktmechanismen jetzt sozusagen Apple Probleme machen. Ja. Der Markt würde dann sozusagen funktionieren. Richtig. Was ja ganz nett wäre. Ja, vielleicht wird ja Android aber auch mal in Deutschland aus einem ganz anderen Grund vielleicht, sag ich mal, abgeschafft. Ja, wenn da alles so frei verfügbar ist, dann könnt ihr auch mal irgendwie einer auf die Idee kommen, so Netzsperren einzuführen, ja, weil die bösen Android-Apps, ja, da für die fernzuhalten. Das Ja. hat man ja schon jetzt probiert, ja, und zwar mit Kinderpornografie. Die Ja, das Netzsperren, stimmt. Ja. die Netzsperren sind ja da rein oder sind vorgeschlagen worden als Gesetz, sind jetzt tatsächlich unterschrieben worden vom Bundespräsidenten. Das hat niemand mehr gedacht, weil es gab ja einen riesen Aufschrei dagegen. Und ja, jetzt ist eine skurrile Situation eingetreten. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt geht. Rechtlich ist das allemal problematisch, aber eigentlich hat man ja jetzt das Gesetz, also für Netzsperren, installiert. Ja, und Ja, es aber könnte erstmal geht's jederzeit angewendet werden. administrativ geht's jetzt erstmal über den Verordnungsweg. Also es gibt ja den Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung und man kann also sozusagen auch eine Verordnung erlassen, die sagt, aus den und den Gründen wird folgendes geltende Gesetz bis auf weiteres nicht angewendet. Und diesem Instrument hat man sich jetzt bedient. Also es gibt, glaube ich, einen Erlass des Innenministeriums, das Gesetz bis auf Weiteres nicht anzuwenden. Also du sagst, das ist legal, das kann man machen. Das kann man machen, das ist ein bisschen winkelzugmäßig und sicherlich auch nicht ganz hundertprozentig koscher, aber es ist jetzt auch nicht in dem Sinne illegal. Aber es ist ja jetzt Also. so, dass das Gesetz jetzt im Prinzip installiert ist. Ja? Das ist jetzt vorhanden, dieses Gesetz. Und so etwas in Kraft zu setzen wieder, also eine Verordnung zu machen, die das also praktisch nicht anwendet, ja, ist ja, wenn das zu machen ist, dann kann ja auch praktisch diese Verordnung wieder aufgehoben werden und das praktisch einfach relativ einfach dann wieder ja, aktiviert Ja, werden, natürlich. ja, Also diesen weil Stopp, den man jetzt gesetzt hat auf dem Verordnungswege, kann man auch ganz schnell wieder Ja, aufheben. eben Das genau. dauert ein, 2 Tage, glaube ich. Dann muss die Verordnung muss wieder im Bundesgesetzblatt erscheinen, soweit ich weiß. Und dann ist es okay. Jetzt ist es natürlich ziemlich bedenklich, finde ich, weil es ist ja so, dass es relativ hohe Hürden gibt, wenn man neue Gesetze machen will. Ja? Jetzt ist dieses Gesetz aber verabschiedet. Es wird nicht angewendet. Jetzt könnte man aber praktisch mit einer Nacht-und-Nebel-Aktion das einfach zur Anwendung bringen. Ja? Ja, Und das stimmt. hat somit dann praktisch alles ausgehebelt, ja, an Kontrollmechanismen. Wenn jetzt eben diese Klagen, die eigentlich vor dem Bundesverfassungsgericht geplant waren, ja, falls dieses Gesetz in Kraft treten sollte, wenn die jetzt nicht durchgezogen werden, Ich nehme aber an, dass die du durchaus noch durchgezogen werden können. Also ich glaube, das Bundesverfassungsgericht würde die Klagen trotzdem zur Entscheidung annehmen. Ja, werden sie aber auch gemacht, werden sie jetzt weiter verfolgt, weil ich weiß nicht genau wer, das war ich glaube ein Datenschutzbeauftragter, hat schon gesagt, okay, er sieht jetzt keine Notwendigkeit mehr, die Kontrolllisten zu überprüfen, da das Gesetz ja nicht angewendet wird. Gut, das liegt jetzt an den Klägern, ob die das weiterführen. Aber ansonsten muss man ja auch in so einem politischen System, jetzt spricht wieder der Politologe aus mir, da muss man immer auch die politische Gemengelage beachten. Also natürlich könnten die theoretisch innerhalb weniger Stunden diese Verordnung wieder aufheben, aber ob sie das tun, ist die Frage, weil es gibt immer noch den Faktor, also politische Stimmung, Öffentlichkeit und andere Akteure. Also ich glaube nicht, dass die Koalition sich das leistet. Insbesondere die FDP nicht, die sich als große Bürgerrechtspartei inszeniert hat und auch Stimmen gewonnen hat bei der Wahl. Ich glaube nicht, dass man also so einfach da handeln wird. Eher gibt es ein Aufhebungsgesetz. Ist früher oder später, ist also meine persönliche These. Klar, du sagst jetzt halt vom Ansehen her kann sich die Regierung das nicht leisten. Aber Ja. ich meine, solche, naja, so Ausrichtung von Regierungen, die tun sich ja ziemlich schnell auch ändern teilweise. Ja. Wenn ich mal so angucke, was die SPD zusammen mit der CDU alles so auf den Weg gebracht hat, ja, Ja, und das jetzt stimmt. auf einmal sagt in vielen Bereichen die CDU genau das Gegenteil von dem, was sie vorher gemacht hat. Ja, Was ich meine, das das ist ist ja. eben, wenn sich die politische Gefechtslage ändert, dann ändert man auch eben Ja. seine Position. Genau. Das ist aber irgendwie auch normal in der Demokratie. Ja, Ich finde klar, das so ein logisch. bisschen albern. Natürlich verhält sich die SPD jetzt, wo sie mit 23% in der Opposition sitzt und irgendwie im schlechtesten Zustand seit 25 Jahren sich befindet, was anderes als früher, weil sie sich jetzt aus der Opposition konsolidieren muss. Aber das ist irgendwie im politischen System auch ihr Recht. Und ich finde dann Netzaktivisten, die dann immer der SPD Unglaubwürdigkeit vorwerfen, dann wenig albern. Also ich meine, klar ist das unglaubwürdig, aber es ist das normale Kräftespiel in so einem politischen System, wie wir es haben. Ja, nee, ist ja, also ich finde Also. das nie, ich fand das nie irgendwie jetzt schlimm. Man kann seine Meinung ändern, ja. Man Ja. kann ja auch aus Fehler lernen, ja. Wenn man das gutgläubig annehmen will, dann können Leute auch aus ihren Fehlern lernen, ja. Warum Ebenso. also, warum also nicht? Nur die Sache ist jetzt, ist das Gesetz ist da dran, ist jetzt installiert, ja. So, jetzt sagen wir mal, bei der nächsten Wahl verändern sich wieder die Verhältnisse, ja. Und ja, dann kommen die auf einmal auf die Idee, ah ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt können wir das wieder reaktivieren, ja, wenn bis dorthin diese das Aufhebungsgesetz nicht durchgeboxt wurde, ja, dann ist das ja eine gefährliche Situation. Außerdem die Infrastruktur, die die Provider ja leider schon größtenteils ja auch schon geschaffen haben, was ist mit der? Die kann ja auch wiederum missbraucht werden dann. Also da kommt es halt auf das, was, sag ich mal, linke Politologen und linke Freunde von mir gesellschaftliche Gegenkräfte nennen an. Das Okay. heißt, wenn die Leute von AK, Vorrat und weiß nicht, andere Gruppen, Piratenpartei, wenn die jetzt dranbleiben und weiter sozusagen gesellschaftlich Stimmung machen, Druck machen, Kampagnen fahren, dann wird es dazu nicht kommen. Weil nämlich die Politiker irgendwann erkennen, dass man mit diesem Thema keine Wahl gewinnen kann. Und dann kommt das vom Tisch. Also sehr gut gesehen hat man das zum Beispiel jetzt auch, also in Hessen, anderes Thema, aber ich bring's jetzt trotzdem mal beim Thema Studiengebühren. Da wurden ja Studiengebühren eingeführt. Dann gab es Riesendemonstrationen, die größte Volksklage in der Geschichte Hessens, also Riesenaktivitäten, an denen ich mich persönlich auch teilweise beteiligt habe. Eine Wahl, die eine zeitweise rot-rot-grüne Mehrheit im Parlament produziert hat, die Gebühren wieder aufgehoben hat. Und keiner redet in Hessen jetzt mehr über Studiengebühren. Auch nicht Roland Koch und auch nicht die schwarz-gelbe Koalition. Obwohl sie von ihrer Ideologie her das sicherlich ganz gerne machen würden. Aber die haben halt erkannt, wenn wir das jetzt wieder aufs Tableau bringen, dann gehen uns die Studenten wieder auf den Sack, dann gibt's wieder Riesendemonstrationen. Da haben wir keine Lust drauf. Wir wollen nicht wieder eine Wahl verlieren. Und darauf kommt es einfach an. Also man muss da am Ball bleiben, glaube ich. Denkst du, dass der Rückhalt von oder ja, den Rückhalt der Gegner für diesen Netzsperren denn groß genug ist? Weil Umfragen haben ja gezeigt, dass viele Leute tatsächlich für die Netzsperren sind, weil sie gar nicht begreifen, wo die Gefahr da überhaupt liegt. Ja, was heißt Rückhalt? Also ich glaube, wir sprechen im Moment über eine avantgardistische Minderheitenbewegung. Ja. Also Umfragen für die Piratenpartei zeigen ja irgendwie, glaube ich, dass sie, glaube ich, im Moment, wenn Wahl wäre, so 2% gewinnt und ein Potenzial hat von vielleicht irgendwo zwischen 5 und 10. Aber ich meine, gut, da muss man halt dicke Bretter bohren. Also ich meine, als die Grünen angefangen haben, hat man sie auch verlacht. Heute sind sie eine etablierte linksliberale Partei. Also man muss da dicke Bretter bohren, man muss da viele Aufklärungskampagnen machen. Also möglich ist da einiges. Also ich meine, Attac, ich war auch mal oder bin heute auch noch passives Mitglied bei Attac, war auch mal aktiv bei Attac. Attac ist heute im gesellschaftlichen Mainstream angekommen mit seinen Hauptthesen. Als ich da 2001 eingetreten bin, klar. wurde der als linksradikaler Lachverein. Also verspottet. Also irgendwie, das ist halt, weiß nicht, die Mühen der politischen Ebene. muss man dadurch freiten, als AK-Vorrat, als Fuad oder wie die heißen oder FOD oder ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall haben die natürlich jetzt einen viel breiteren gesellschaftlichen Einfluss. Ja, ja, die haben ja jetzt schon unheimlich gewonnen. Ne? Also durch die ganze Zensursolar-Kampagne haben sie ja schon unheimlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Ja. Da muss man eben dranbleiben. Ich finde, da ist das, was jetzt im deutschsprachigen Raum hier netzpolitik.org zum Beispiel macht, also Markus Beckedahl und andere, ist total wertvoll, weil die eben auch, also die machen halt Lobbying bei Parteien, bei Verbänden und machen da ganz wertvolle Graswurzelarbeit in der Gesellschaft. Mhm. Und darauf kommt es an. Du hast die Piratenpartei, die Piratenpartei angesprochen. Ja. Da ist ja auch manchmal Kritik angesagt, hast du vorhin auch mal erwähnt. Ja. Inwiefern ist die Piratenpartei denn vom, oder wie weit ist die vom gesellschaftlichen Mainstream in Anführungszeichen denn weg? Ah, es ist schwer einzuschätzen. Also sie hat Potenzial, sie hätte Potenzial mit ihren Kernthemen, Bürgerrechte und so weiter, also auf jeden Fall Boden zu gewinnen, vielleicht sogar die Grünen anzugreifen. Sie hat aber natürlich erstmal ein sehr, sehr exotisches Kernthema. Also ich glaube, also Netzpolitik und Netzproblematiken, das ist noch nichts, was im Mainstream angekommen ist. Ja, das ist halt schwierig. Wie, die Computerfreaks machen Politik, das kann nicht sein, das gibt's nicht, ja, kommt da nur da und spielen WoW. Ja, eben, das sorgt für Irritationen, ne? Und dann kommt's auch noch mitunter so rüber, dass die irgendwie Kinderschänder verteidigen. Mhm. Ne? Also das ist schwierig, da sind sie sicherlich noch ziemlich weit weg vom gesellschaftlichen Mainstream, aber sie hätten schon. Aber ich glaube eben, sie haben nur dann Chancen, sich zu etablieren, wenn sie auch mal weg davon, wenn sie mittelfristig weg davon kommen, zu sagen, wir sind eine Ein-Punkt-Partei. Mhm. Ja, also bisher, wenn ich versucht habe, hier in Marburg, ich war auch mal beim Marburger Piratenstammtisch, unheimlich nette Leute da. Mhm. Ja, ich habe viele nette Leute kennengelernt. Aber was denen halt fehlt, ist sozusagen die Bereitschaft oder oft die Bereitschaft, sich zu Themen zu äußern, die außerhalb ihres Kernthemas liegen. Das ist erstmal nicht schlimm, weil es okay ist, erstmal eine Ein-Punkt-Partei zu sein, aber die, ich weiß nicht, manchmal, die winden sich da raus mit einer seltsamen Haltung. Also für mich sind sie so die Postpartei. Alles ist so Post. Also wenn man mit ihnen reden will über, ich weiß nicht, seid ihr jetzt eigentlich links, seid ihr rechts, wie steht ihr denn zur Sozialpolitik? Ach, links, rechts, es hat sich ja alles überholt. Wir sind Post links, rechts. Ja, wie steht's mit Geschlechtergerechtigkeit? Was, wie, Gender? Wir sind Post-Gender. okay. Also man halt denkt so, was? Also wo man sich so aufschwingt zu einer seltsamen, also wir schweben irgendwie über allem, wir haben alle gesellschaftlichen Konfliktlinien eh schon für uns überwunden und wer von uns verlangt, dass wir uns zu real existierenden Linien trotzdem positionieren, der hat uns nicht verstanden und der ist ignorant und der ist irgendwie schlimm und überhaupt und halt auch eine mangelnde Sensitivität, dass man bestimmte Dinge eben nicht macht, ja, also man redet eben in diesem politischen System aus guten Gründen, weil es eben politischer Mainstream ist, nicht mit der jungen Freiheit zum Beispiel. Weil es ist nun mal die wichtigste rechtsextreme Propagandazeitschrift in dieser Republik. Ja. Mhm. Dann mit der jungen Freiheit zu reden, wie dieser eine Vorsitzende der Piratenpartei, dabei ertappt zu werden und zu sagen, ja, nee, also ich wusste ja gar nicht, wer die sind. Ist schon mal peinlich genug, weil ich würde mich mal informieren darüber, mit wem ich eigentlich Interviews führe. Und dann noch zu sagen, wenn man dann darauf hingewiesen wird, aber die sind doch schlimm, nicht zu sagen, okay, das war ein Fehler, sondern zu sagen, nein, es ist doch legitim, mit den Lesern der Jungen Freiheit über dieses Interview ins Gespräch zu kommen, damit ja quasi zuzugeben, dass man auch bei rechtsextremen Klientel um Stimmen wirbt. Das sind also Dinge, die mich ziemlich aufregen. Also ich kann durchaus verstehen, was du vor allem am Anfang gesagt hast. Also mit den mit den Piraten und den Themen, die eben auch noch wichtig sind, dass sie sich vielleicht auch mal dazu äußern sollten, weil wenn man so eine Partei wählt, ja, dann muss man natürlich auch ja, mal in Erfahrung bringen können, was denn jetzt mit der Familienpolitik passiert, ja, Eben, die was ist Mehrheit mit der der. Wähler ist eben doch an einem, an sowas wie einem, zumindest Umriss eines gesamtgesellschaftlichen Ja. Entwurfs interessiert. Ja, genau. Und da weigern sich die Piraten zum Großteil noch und da müssen sie drüber wegkommen, wenn sie tatsächlich sich etablieren wollen, glaube ich. Ja. Also So. wo ich allerdings einhaken muss, ist, du hattest jetzt gesagt, wegen diesem Interview von mit der Jungen Freiheit, das habe ich auch mitverfolgt, diese ja, sag ich mal, Auseinandersetzung, die es dann im Nachhinein da gab. Den Andreas Popp, den kenne ich ja persönlich, der das Interview geführt hat oder mit sich führen ließ. Ja. Und also ich muss sagen, es ist ja so, dass man nicht generell, also ich finde, das ist schlecht, wenn man das machen würde, generell jetzt ein journalistisches Medium, sei es noch so links oder rechts, ja, jetzt grundsätzlich ein Interview verweigert, ja, weil die freie Presse, ja, man darf ja keine Angst haben, jetzt in einem freien Presseverband oder Journalismus oder in einer Zeitung oder einem TV-Sender oder sonst irgendwas, was zu verweigern. Wenn man so will, dann könnte man eigentlich fast nie irgendeiner Zeitung irgendein Interview geben, weil irgendwo sind die alle nicht so ganz immer auf einer Linie mit demjenigen, der das Interview gibt. Ja? Also, um es mal klar zu sagen, ich würde auch in der Bild-Zeitung, ja, ein Interview geben, auch wenn ich die Zeitung am liebsten von jedem Kiosk aus der Auslage rausnehmen würde, auf den Scheiterhaufen verbrennen, ja? Ja. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das halt auch ein Medium ist, ja, weil das eben auch ein Verlag ist. Jetzt hinzugehen, ich glaube übrigens zum Andreas Popp, dass er das nicht gewusst hat, dass die Junge Freiheit ein Rechtsblatt ist. Ich habe es bis zu dem Zeitpunkt übrigens auch nicht gewusst. Ich habe, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Moment mal, Junge Freiheit, wieso, die sind doch links? Ich habe die mit der Jungen Welt verwechselt. Ja, das ist das ehemalige Zentralorgan der FDJ, das in Ja? Ost-Berlin erscheint. Beim Ja. ehemaligen Ost-Berlin vielmehr. Ja. Also deswegen, ich glaube das ihm schon, auf jeden Fall. Es ist natürlich unglücklich gelaufen danach und dass dann eben solche rechte Verlage, ja, oder überhaupt Verlage dann manchmal oder Zeitungen eben manchmal diese gesagene, diese ja, gesprochenen Interviews dann doch ein bisschen anders da interpretieren. Ja. Ich meine, das weiß man ja. Das Ja, ist ja auch true. im Mainstream so, dann schlägt man auf einmal eine bestimmte Zeitung auf, ja, ich habe sie ja schon mal erwähnt, und dann stehen auf einmal Sachen drin in einem Kontext, den man so überhaupt gar nicht gesagt hat. Ja. Und da ist Ja, man aber das natürlich nie sicher Grundproblem, dagegen. Ne. ich würde trotzdem ein anderes Grundproblem sehen, also weil, also klar, nicht, man ist nie mit einer Zeitung, der man ein Interview gibt, hundertprozentig auf einer Linie. Aber trotzdem gibt es zwischen der Bild-Zeitung und der Jungen Freiheit noch einen qualitativen Unterschied. Das Ja? ist Ah, eben okay. ein ultrarechtes Blatt Ja. und es ist seit Jahren bewusste Strategie der Jungen Freiheit, auch, sag ich mal, Nicht-Rechte zu interviewen, die teilweise auch in Fallen zu locken. Ich meine, Andreas Popp ist ja nicht der Einzige, der, sag ich mal, in die Falle getappt ist, halb unwissend, der Jungen Freiheit so ein Interview zu geben. Aber das Problem ist, die Junge Freiheit, die führt dann so ein Interview, veröffentlicht das und nutzt das für sich, um sich nach außen hin sozusagen einen Legitimitäts- und Seriositätsgewinn zu verschaffen und Ja. zu sagen, guck mal, wir reden ja auch mit Pop, wir reden ja auch mit Peter Scholl-Latour, wir reden ja auch mit ich weiß nicht wem, wir sind ja ganz, eine ganz normale Zeitung und dass der Verfassungsschutz uns ausspielt, ist ja total ungerecht und man muss ja gar keine Angst vor uns haben. Das ist eben Legitimierungsstrategie und die Frage ist, muss man das unterstützen? Und da würde ich eben aus normativen Gründen immer noch sagen, freie Presse hin, freie Presse her, muss man nicht. Da, ja, ist Sensitivität angesagt. Ja. Ja, gut. Es ist wirklich eine schwierige Sache, ja, da abzuwägen natürlich, soll man ein Interview geben. Für mich wäre es übrigens klar, ich würde jeder Zeitung ein Interview geben, wenn es ein Thema wäre, das mich interessiert. Allerdings, wenn ich jetzt von vornherein wüsste, ja, dass diese Zeitung vermutlich dann alles falsch darstellen würde, würde ich es mir natürlich überlegen. Aber dann müsste ich mir selbst die Frage stellen, was ist mir wichtiger, Pressefreiheit oder Selbstzensur? Ja, ist halt eine bewusste Entscheidung. Ich würde eben in bestimmten Pressesegmenten dann doch irgendwie eine, sage ich mal, aus ja, gesellschaftlichem Mainstream und, sage ich mal, kritischem Bewusstsein für Rechtsextremismus begründete Selbstzensur, fände ich einfach gut. Also weil, also ja, ich finde, es gehört halt zu Werte und auch zur Werteorientierung einer Partei dazu, auch sowas zu beachten. Ja. Sonst, wenn man Freiheit immer über alles stellt, geraten halt ganz schnell Dinge durcheinander. Also sieht man ja auch, um noch ein weiteres im Netz skandalisiertes Beispiel aus dem Umfeld der Piratenpartei zu nehmen, an der Art und Weise, wie sich dieser Aaron König mit dem Minarettverbot in der Schweiz auseinandergesetzt hat. Also wie der auf seiner Piratenpartei-Seite oder Privatblog, weiß ich nicht genau, Das habe ich jetzt was gar von nicht, das beides habe ich es jetzt gar nicht war. mitbekommen, ja, das. Jedenfalls, er hat relativ groß und emphatisch sozusagen, also das Verbot der Minarette abgefeiert als sozusagen selbstbewusste demokratische Entscheidung des Schweizer Stimmvolks, an der sozusagen keine Kritik angebracht sei. Und wer Kritik übe, der würde ja sozusagen die direkte Demokratie niedermachen und das sei ja nicht, Ja, sei siehst du ja das nicht anders? angebracht. Siehst du das anders? Ja, ich finde halt, dass direkte Demokratie nicht bedeuten darf, dass Mehrheiten Minderheiten diskriminieren. Und genau das ist in der Schweiz passiert. Ja, aber es war ja eine korrekte Abstimmung. Ja, in der Schweiz sind ja solche Abstimmungen möglich. Ja. Und das ist ja eine direkte Demokratie. Ja, was willst du denn machen, wenn jetzt in der Demokratie eben die Mehrheit ja entscheidet, so und so? Wir fühlen uns, auch wenn es falsch ist oder offensichtlich für unser Verständnis eben diskriminierend. Aber was willst du denn machen, wenn jetzt die sagen, die Mehrheiten, ja, wir fühlen uns hier bedroht, wir wollen Ganz das nicht, einfach, unsere Kultur soll so erhalten bleiben, wie wir sie gekannt haben, ja. ist relativ Alles Neue einfach. ist böse, und ja, und jetzt haben die eben so entschieden. Soll man jetzt sagen, ja, gut, ihr habt zwar so entschieden, aber bei diesem einen Fall machen wir jetzt eine Ausnahme, da zählt die Demokratie nicht und die Minaretten sind trotzdem erlaubt. Nein, also was heißt Demokratie nicht zählen? Also ich meine, zur Demokratie Direkte gehören auch Demokratie. unveräußerliche Grundrechte, wie zum Beispiel eben. Also ich meine, in Deutschland gibt es zum Beispiel Artikel 1 bis 20, Ewigkeitsgebot, ja, darf nicht geändert werden. Auch in der Schweiz gibt es das Verfassungsrecht der Religion. Und ich würde zum Beispiel sagen, das Problem löst man gesetzlich relativ einfach. Man schreibt einfach rein, Volksabstimmung über Einschränkung von verfassungsrechtlich zugesicherten Grundrechten sind nicht erlaubt. Punkt. Also, das kann man ja so ausgestalten. Und das ist das Einzige, was ich eigentlich für sinnvoll erachten würde. Weil sonst sind ja die absurdesten Dinge einfach denkbar. Sonst könnte man ja auch irgendwie hingehen in der Schweiz und, weiß nicht, demnächst sagen, keine Ahnung, wir sind jetzt ab sofort dagegen, dass, weiß nicht, auslandsstämmige Schweizer in den öffentlichen Dienst eingestellt werden, weil der Schweizer Beamte soll nur Schweizerdeutsch sprechen. Also ich meine, Ja, okay, ich weiß, was du meinst. also irgendwo hört es dann auf. Klar. Jetzt ist natürlich aber die Geschichte, dass der diese freie Demokratie gerade da oder die direkte Demokratie gerade da ihre Stärken drin hat, ja, dass eben auch Entscheidungen grundsätzlich möglich sind. Übrigens, auch in gibt's nicht auch im deutschen Grundgesetz einen Zusatz, dass mit einer entsprechenden Mehrheit selbst das komplette Grundgesetz könnte theoretisch aufgehoben werden? Ich meine, ich hätte da mal was gelesen. Ja, na, es gibt diesen Punkt, diese Absichtserklärung von 1949. Im Falle der Vereinigung sollte ein neues Grundgesetz oder eine neue Verfassung ausgearbeitet werden, die dann einer Volksabstimmung unterworfen wird. Es wurde dann aber nie angewandt, weil man eben nicht aufgrund dieses Artikels die Vereinigung vollzogen hat, sondern mit dem Artikel, mit dem 1956 das Saarland beigetreten ist. Allerdings eine Verfassungsänderung kann man ja durchsetzen mit der entsprechenden Mehrheit. Auf Bundesebene sind hier Volksabstimmungen nicht vorgesehen. Deswegen gibt es ja seit Jahren einen Riesenkampf. Nein, voll, bei uns natürlich nur direkt, also nicht direkt, sondern eben durch die politischen Organe eben entschieden. Aber es kann ja durch mit einer Dreiviertelmehrheit. Über zwei Drittel Mehrheit, ausgenommen Artikel 1 bis 20. Die sind eben auch durch zwei Drittel Mehrheiten nicht änderbar. Ah, okay, gut. Das steht eindeutig drin. Ja, aber das heißt also theoretisch, das deutsche Grundgesetz könnte also durch nichts und niemand für unwirksam erklärt werden. Nein, es könnte nicht, also nicht in seinen Kernbestandteilen der Artikel 1 bis 20. Okay. Alle anderen Artikel sind theoretisch abänderbar über zwei Drittel Mehrheiten in beiden Kammern, aber Artikel 1 bis 20... Das ist dann Auslegungssache, die Artikel. Ja, sind dann eben nicht antastbar, da ist ja alles geregelt, hier Freiheit des Aufenthalts, Pressefreiheit. Ja, die werden ja aber auch jetzt ständig immer weiter durch die Hintertür eingeengt. Ja, das Dumme ist, dass bei jedem Gesetz immer steht, also erstmal gilt das und dann nächster Satz beim Artikel Näheres regelt ein Bundesgesetz. Und damit ist dann eben spannend. Ne, weil, oder wird eingeschränkt das dort. Gesetz dann ausgestaltet, ist dann die zweite Frage. Ne? Dann, ja, oder so Vermerke wie wird eingeschränkt durch das und das Gesetz. Ne? Klar, freie Meinungsäußerung ist ja garantiert. Ja? Nur ich darf dann halt zum Beispiel niemand direkt persönlich beleidigen. Ja? Also wieder eingeschränkt. Ja? Freiheit endet immer da, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Oder Freiheit ist immer auch die Freiheit des anderen. Rosa Luxemburg 1918. Berühmtes Zitat. Also es ist halt schwierig. Und man muss ja auch unterscheiden zwischen Verfassungsanspruch und Verfassungsrealität. Ja. Jetzt ist natürlich so, dass ich mir schon vorstellen kann, dass Leute wie die Piratenpartei eben solche direkte Demokratien wie in der Schweiz gut finden, weil es eben tatsächlich in der Regel bessere Ausgangspositionen gibt für demokratische Entscheidungen. Ja. Dann sollte sich die Piratenpartei aber auch damit auseinandersetzen, dass Systeme wie in der Schweiz für Grundrechtsangriffe durch rechtspopulistische und rechtsradikale Gruppen extrem anfällig sind und welche Probleme und Implikationen sich daraus ergeben. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema aus dem einfachen Grund, weil da muss man sich natürlich auch wieder fragen, wo soll man wegen dem Rechtsradikalismus dann eben die Freiheit einschränken. Ja, das ist dann eine schwierige Abwägung. Generell gibt es da natürlich zwei Linien, ja, oder eigentlich sogar drei Ausrichtungen. Die einen sagen, das sind zum Beispiel die ganz links extrem gerichteten Gruppierungen, die sagen natürlich, alles was mit Rechts oder mit Rechtsradikalismus zu tun hat, ja, komplett abschaffen, verbieten, was ja eigentlich sowieso der Fall ist, aber halt richtig verdammen, ja, sozusagen ein Faschismus, Antifaschisten-Faschismus, ja, wenn man so will, dann eben die mittlere Schiene, die dann eben sagt, ja, okay, so wie du jetzt ausgeführt hast, bis zum gewissen Grad, ja, ist sowas okay, so direkte Demokratie, ja, aber darf eine gewisse Grenze überschreiten. Und dann gibt's halt die andere Seite, die sagt, direkte Demokratie, kostet es, was es wolle, ohne Ausnahme, gilt immer. Ja, das ist so die Position, die Piraten vielleicht gerade besetzen. Aber das sind eben Positionen, die, ja, die für mich persönlich zumindest nicht haltbar sind, weil es ist so eine Utopie, die, sag ich mal, gesellschaftliche Bedingungen, unter denen man sowas installieren müsste und eben so solche unschönen Dinge wie Rechtsextremismus einfach mal ausblendet. Einfach sagt, also es gibt einen absoluten Wert und ob man den überhaupt installieren kann oder ob wir vielleicht Probleme kriegen durch so radikale Gruppen wie, ich weiß nicht, Rechtsextreme, interessiert uns erstmal nicht. Das ist, ja, ich weiß nicht, es hat halt so einen utopischen Überschuss, aber ist so ein bisschen weltfremd auch, also tendenziell. Würdest du sagen, dass die Vorratsdatenspeicherung als Gesetz überhaupt gar nicht erst aktiv oder beschlossen worden wäre, wenn es direkte Demokratie in Deutschland gäbe? Weiß ich nicht. Also, Ich glaube, ich befürchte ja. Ich befürchte, die wäre schon längst angewendet dann. ja, also ich glaube einfach, dass man eben auch gut im Rahmen von so einer Volksabstimmung Propaganda für die Vorratsdatenspeicherung machen kann. Eben über diese Schiene, ja, aber wer nichts getan hat, hat ja auch nichts zu befürchten und Sicherheit ist doch auch wichtig, Law and Order, etc. pp. Ja, also. Es ist ja wirklich kritisch wegen dem Verständnis. Ich meine, Fachwissen, ja, für etwas zu entscheiden, braucht man. Ja. Die Leute, die Ja. bei der Vorratsdatenspeicherung, die würden vielleicht die Gefahren gar nicht sehen. Wie du schon sagst, ja, wenn nichts zu befürchten hat, ja, Ja, da hat auch kann keine sich dem Angst. ja aussetzen, ist ja nicht so Ja, schlimm. genau, der hat auch keine Angst vor der Vorratsdatenspeicherung. Was soll das? Ja, soll doch jeder wissen, was ich tue, was ich nicht tue. Du hast mich vor dem Podcast darauf angesprochen. Ich schicke meinen Aufenthaltsort übers Netz, über Foursquare, Gowalla und auch über Google Maps, beziehungsweise jetzt dieses Google Bus raus. Ja, hab da anscheinend keine Probleme damit. Aber trotzdem bin ich jetzt Gegner von der Vorratsdatenspeicherung. Huch, wie denn das? Ja. Ist natürlich die Sache, bei der Vorratsdatenspeicherung kann man nicht wählen, ob man jetzt gerade erfasst werden will in dem Moment oder nicht. Ja. Und bei den anderen Geschichten, die man freiwillig macht, ja, mich zwingt niemand, die Dienste zu benutzen. Ja, Und ja, ja. Das stimmt. Ja, das Kriterium der ja. Freiwilligkeit Genau. ist natürlich wichtig. Andererseits, also ich meine, es gibt ja auch Widersprüche in der Netz-Community. Ich finde, das sieht man ganz gut bei der Kultur-Flatrate-Debatte. Habe ich auch einen kleinen Artikel, also auf meinem Blog geschrieben, der genau das aufgegriffen hat. Vielleicht hast du ihn gelesen, vielleicht auch nicht. Ich finde es ein bisschen absurd, dass dieselben Leute, die durchaus berechtigterweise gegen die Vorratsdatenspeicherung kämpfen, für die Kultur-Flatrate sind, die ja impliziert, dass wir so eine Art Superbehörde schaffen, die ja sozusagen den also den Download-Traffic messen muss, um herauszufinden, was wird runtergeladen, wer wird wie vergütet. Ich meine, ich finde das ein bisschen seltsam, also weil da wird ja auch wieder eine Überwachung geschaffen. Vielleicht eine mit guter Absicht, aber letztlich auch wieder eine Überwachung. Ja gut, kommt ja darauf an, wie man das machen will. Ja. Wenn man das natürlich per Download macht, das geht eh nicht. Ja, weil das kann man ja so nicht machen im Internet, weil es ja nicht 100% zuzuordnen ist, jetzt zum Beispiel auch aus welchem Land der Download erfolgt. Ja, also wenn zum Ja, zum Beispiel, Beispiel. Davon genau. mal ganz abgesehen, Genau. ja. Also ich meine, man könnte es vielleicht sehen durch die IP, aber das ist ja auch kein verlässliches Instrument. Und außerdem, wenn jetzt eben die deutsche GEMA Forderungen haben möchte oder eben Geld sehen will, ja, dann ist halt fraglich, ob die deutsche GEMA dann ja, Beträge einfordern kann, die zum Beispiel von US-Benutzern generiert wurden, ja, zu downloaden. Ja. Das ist ja wirklich fraglich. Müsste eigentlich das US-Äquivalent zur GEMA, ich glaube, das ist die RIAA, kann das sein, ne? Ja, ich glaube Ja. auch, ja. Da Record würden in die natürlich dafür Kohle Association sehen. of America oder so ähnlich, Ja, ja. ja. Aber mit der Vorratsdatenspeicherung, darauf nochmal zurückzukommen, das ist ja jetzt auch eine skurrile Situation. Das Bundesverfassungsgericht hat die ja als nichtig erklärt. Eigentlich relativ klar. Hat natürlich nicht ganz ausgeschlossen, dass Daten gespeichert werden könnten. Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Aber auf einmal sieht sich jeder als Gewinner. Die Polizei, die sieht sich dem Verbrechen allerdings hilflos ausgeliefert. Die Musikindustrie findet dagegen wiederum, dass dieses Urteil sie unwahrscheinlich stärkt, ja, weil es ist damit praktisch klar geworden, dass sie die Daten, die gespeichert werden dann irgendwann, wenn das Gesetz geändert wird und wieder auf den Weg gebracht wird, dass sie die Daten auswerten können. Ich weiß nicht, wo die Na, in das, ihren der Punkt an dem Gesetz, an dem Urteil, in dem Punkt ist ja, Entschuldigung, dass das Gericht gesagt hat, also es ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn die Industrie IP-Adressen abfragt, und zwar auch ohne Gericht, ohne Richtervorbehalt. Das ist ja die große Schwäche des Urteils aus meiner Sicht. Also so, insofern haben die eigentlich allen Grund, sich zu freuen, weil sie müssen noch nicht mal zu Gericht, wenn sie jetzt zukünftig IP-Adressen von Tauschbörsen-Usern abfragen wollen. Ja, das ist Also. wirklich sehr skurril, ja. Aber Ja. die Frage ist jetzt, inwiefern die Datenspeicherung dann überhaupt jetzt überhaupt in der Form erhoben werden kann. Ja, weil da gibt es Also. ja offenbar wiederum ziemliche Einschränkungen, die da zu erwarten sind. Und vor Im allem auch die Prinzip. Dauer. Wie sieht es mit der Dauer aus? Im Prinzip ist es so eingeschränkt worden, dass man es kaum noch vernünftig nutzen kann. Richtig. Also das Gericht hat zwar gesagt, theoretisch ist es weiter möglich, ein angepasstes Gesetz zu verabschieden, aber das müsste also die Hürden sind so hoch, dass man es eigentlich kaum noch nutzen kann, weshalb es vernünftiger wäre, sowas gar nicht zu verabschieden. Genau. Und dann würde. Dummerweise gibt es natürlich diese EU-Richtlinie, Ah, die ja, Deutschland dazu genau. drängen könnte, da irgendwas zu Ja. verabschieden. Die Aber soll ja jetzt aber auch in Abschuss genommen werden. Selbst in der EU redet man ja jetzt schon darüber, ob diese Richtlinie nicht fallen gelassen werden sollte. Ja. ja, da gibt es ja auch erfreulichen Druck, auch durch Genau. diese Vivian Reding oder wie die heißt, die neue Telekommunikationskommissarin, die ja auch sagt, sie findet das eigentlich auch nicht gut. Das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt, den man gehen muss als Ja. Netzaktivistenorganisation Europa. Europa Schutz nehmen. Können jetzt Journalisten aufatmen? Und Ärzte vor allem? Ja, die dürfen, so wie ich das Gesetz, das Urteil verstanden habe, sind Ärzte, Journalisten, seelsorgerische Einrichtungen sind jetzt auf jeden Fall geschützt. Ja, Da ich muss hier mal meinen Presseausweis beantragen. Moment mal, hat sich das Gericht sehr klar ausgedrückt. Weil ich okay. es verstanden habe. Ja, wenigstens etwas, weil das war ja auch ein ganz großer Kritikpunkt und eine Gefahr für die freie Presse, weil Ja. wenn die Presseverlager nicht mehr ihre Informanten schützen können, dann werden auch die Informationen nicht mehr so leichtfertig an die Verlage weitergegeben und Ja, so schon. ohne Quellenschutz ist das mit Ja. Investigativjournalismus ganz schwierig. Das kann man vergessen. Ich meine, es ist ganz klar, das ist immer so ein Grat in verschiedenen Bereichen vom Journalismus. Ich meine jetzt nicht unbedingt den Tech-Journalismus, obwohl, wenn es nach Apple geht, ist ja auch schon das Ausplaudern dann von dem nächsten Gadget, was Apple vorhat, mit der Todesstrafe zu ahnden. Ne? Ja. Aber wenn es jetzt so um große politische Sachen geht, na, da geht es ja um Leib und Leben für den Informanten. Ja. Und da wäre es mit der Vorratsdatenspeicherung wäre es dann wohl vorbei mit den ja, Informationen aus Insiderkreisen. Das ist richtig. Also insofern können wir uns da glücklich schätzen, dass wir da jetzt doch eine Gegenbewegung durch das Gericht erfahren haben. Anderswo sieht das alles sehr viel düsterer aus. Ja, Beispiel. Wenn ich, wenn ich, ja, also wenn ich an mein, an mein, an mein politikwissenschaftliches Steckenpferd, den Iran, denke, Aha. mit dem ich mich seit 3 Jahren beschäftige, ich Ja. meine, da ist das Internet ja ziemlich krass gleichgeschaltet, und zwar mit Hilfe deutscher Technik. Aha. Siemens zum Beispiel liefert die Packet Inspiration Tja. Technik an das Regime in Teheran. Wie sich Ja, doch die also, Zeiten wandeln. Früher hat deutsche Militärtechnik so in den 70er, 80er Jahren ja, für Aufwind für solche Regime gesorgt, ja. Und jetzt ist eben die deutsche Computertechnik, die wieder Ja, solche also Regime unterstützt, ne? ich sag mal so, Deutsche verdienen immer gut an Regimen. Wir Genau. haben schon auch schon den Schah vor 79 kräftig aufgerüstet. Jo. Also zum Beispiel der Kern des deutschen, der Kern des des Disputs über den Atomkonflikt Ja. mit dem Iran, das war Siemens, die den Reaktor da in Bushehr gebaut haben. Der Super. wurde halt dummerweise nicht fertig. Die waren noch nicht ganz fertig, als 79 die Revolution ausbrach, aber so den Kern, der Kern kommt unter anderem von Siemens und ABB. Deswegen sollte man solche Technik erst gar nicht erst in Umlauf bringen. Ja, also ich meine. Und deswegen auch diese Filtersysteme. Ich meine, die Provider haben ja jetzt müssen schon, oder die haben viele, haben leider schon im Vorfeld so praktisch so ein bisschen, ja, wie nennt man das so, diese Treue im Vorfeld gezeigt, ja, mit der Regierung, hat da schon die Systeme installiert für Vorratsdatenspeicherung, haben da Millionen dafür ausgegeben und jetzt scheint das Ganze wieder unnütz zu sein. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob aber die Technik die Geld steht ja. von der Regierung zurückhaben wollen. Ja, meine. Ja, aber die Technik steht ja. Das ist genau wie mit der, wie bei der Netzsperren. Ja, das Gesetz ist verabschiedet worden. Wunderbar. Vorratsdatenspeicherung, die Infrastruktur ist installiert. Wunderbar. Jetzt braucht man. Das wird ja erstmal kein großes Problem sein, die jetzt wieder abzubauen, wenn man das will. Also richtig, ganz genau. Hoffentlich machen die Provider das auch umgehend. Ja. Und nehmen das Ganze auch dauerhaft aus ihren Systemen raus. Und weil ansonsten besteht natürlich die Gefahr, dass diese Infrastruktur ausgenutzt wird. Ja? Durch entweder jetzt durch offizielle Kanäle. Das hat nichts mit Verschwörungstheorien und so weiter zu tun, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass wenn etwas vorhanden ist, es ausgenutzt wird. Ja, das ist eigentlich immer so gewesen bisher. Ja, früher oder später durch genau. irgendwen. Das ist nur die Frage der Zeit, wann und wie das dann genutzt wird, ne? Wenn solche Systeme erstmal existieren. Ja, also auf jeden Fall. Deswegen müssen die Dinge auch wieder praktisch, naja, wie soll ich sagen, abgebaut hört sich so Larifari an, die müssen, das muss kontrolliert werden, dass die Anbieter hier keine Möglichkeit mehr haben, jetzt das zu machen, diese Daten zu speichern. Das heißt, das sind auch wieder die Datenschützer gefragt. Die kommen ja momentan aus ihrer Arbeit gar nicht mehr raus. Ne? Ja gut, die müssen natürlich in Zukunft auch wesentlich aufgerüstet werden, was ihre Kompetenzen betrifft, was ihre Ressourcen betrifft. Ja. Mitarbeitergeld, gesetzliche Kompetenz. Ich meine, eigentlich ist Peter Schaar als Bundesdatenschutzbeauftragter, also was kann der schon machen? Praktisch. Ja, das ist ziemlich anprangern. Allein. Eigentlich aber mehr ist er nicht, er ist so ein, ja, so weiß ich, der Appellhansel. Ja. So ein bisschen in der ganzen Netzfrage. Ja, mach doch mal nicht und ist doch schlimm und muss geändert werden. Aber also Datenschutzbeauftragte, so wie wir sie heute haben, sind doch letztlich stumpfe Schwerter. Ja. Das wäre eigentlich eine vernünftige politische Forderung, sozusagen diese Datenschutzbeauftragten zu wirklich, ich sag mal, mächtigen Behörden im Sinne der Verbraucher aufzubauen. Vielleicht sie auch stärker zu verschalten mit den Verbraucherschutzzentralen. Vielleicht kann man da was machen. Ja. Das wäre mal ganz gut, wenn da die Piraten vielleicht aktiv werden oder auch andere Gruppen. Mhm. Wichtiges Feld. Okay. Wir sind leider wieder am Ende schon von der Zeit und sogar schon ein bisschen überzogen, aber das Thema war wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt muss ich noch mal mein schönes Outro laufen lassen. Ja? So, wir sprechen uns gleich nochmal. Ich mache jetzt hier mal die Sendung und ich verabschiede mich. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Hier, Moment, Outro. So, ist das was. Also, vielen Dank, dass ihr reingehört habt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört bei der Rios Wochensicht. Danke, tschüss!